Morgens, mittags, abends. Sehen wir uns die einzelnen Mahlzeiten mal genauer an. Was soll das bedeuten, kohlenhydratreiches Frühstück? Es stehen Ihnen grundsätzlich zwei Varianten zur Verfügung. Das Brot- oder das Müsli-Frühstück. Beim Brotfrühstück füllen Brot, Brötchen, Toast oder Knäckebrot mit ebenfalls kohlenhydratreichem Belag den Magen. Hier sind 3 bis 4 Brötchen oder Klappstullen möglich. Warum das? Mit Hilfe zusammengeklappter Brötchen und Brote lässt sich die Menge an Belag relativ gering halten. Mit Belag gemeint ist übrigens Pflanzen- oder Olivenölmargarine mit Marmelade oder Honig, aber auch Obst und Gemüse. Wer es bisher zum Frühstück gern herzhaft mit Aufschnitt, Streichwurst und Käse, Quark, Frischkäse und Co. hatte, muss sich nun zweifelsohne umstellen. Doch auch die Herzhaft-Frühstücker werden bald feststellen, dass die diversen vegetarischen Brotaufstriche mit frischen Tomaten oder Gurkenscheiben mindestens genauso gut schmecken. Wahrscheinlich können Müsli-Freunde bei der Insulintrennkost die Müsli-Menge, die sie normalerweise essen, sogar noch erhöhen. Einzige Einschränkung, sie müssen auf Milch und Milchprodukte fürs Müsli verzichten und diese durch Säfte wie Apfel- und Orangensaft oder Sojamilch, Sojajoghurt ersetzen. In Sachen Müsli selbst ist so gut wie alles erlaubt. Rohes und geschrotetes Getreide kommt ebenso in die Schüssel wie Getreideflocken, Cornflakes, Obst und Trockenobst, Nüsse und Kerne aller Art sowie Hafer- oder Weizenkleie. Und das in einer Menge, die mit 12 bis 16 Löffeln selbst den stärksten Mann satt macht. Okay, Sie wissen, Sie haben morgens nur wenig Appetit und können sich nicht vorstellen, ein großes Kohlenhydratfrühstück zu sich zu nehmen. Keine Sorge, das pendelt sich im Laufe der Insulintrennkost auch bei Ihnen ein. Dafür sorgt die kohlenhydratfreie Abendmahlzeit, denn die führt zu einem guten Frühstückshunger mit großem Appetit auf Kohlenhydrate. Mittags – Kraft durch Kohlenhydrate. Grundsätzlich wird als Mittagsmahlzeit eine ausgewogene Mischkost empfohlen. Es kommen Kohlenhydrate in Form von Beilagen, Getränken und Süßspeisen auf den Tisch, die mit eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Fleisch oder Milchprodukten kombiniert werden. Und jetzt sind auch Desserts und Süßigkeiten erlaubt. Dadurch wird zwar eine hohe Insulinantwort ausgelöst werden, aber das macht nichts, denn wenn wir tagsüber aktiv sind und die Bewegungshormone freigesetzt werden, kommt es zu einer verstärkten Bildung von Insulinrezeptoren. Ihre Zahl, aber auch der Grad der Aktivität nimmt zu. In der Folge werden Kohlenhydrate und Eiweiß aus der Mischkostmahlzeit schneller von der Muskulatur als Hauptverbraucher aufgenommen und verarbeitet. Deshalb kommt es zu keinem Nährstoffstau im Blut. Die hohen Insulinantworten der Mischkostmahlzeit bringen die Nährstoffe nämlich gerade in den Mittagsstunden leicht in die Zellen. Die Nährstoffe prallen zu dieser Tageszeit also trotz erhöhter Insulinreaktion nicht von den Muskelzellen ab, sondern können optimal von den mittags hochempfindlichen Insulinrezeptoren der Muskeln aufgenommen werden. Die höchste Insulinempfindlichkeit der Muskelinsulinrezeptoren liegt übrigens jeden Tag zwischen 11 und 16 Uhr. Abends Eiweiß für den nächtlichen Fettabbau. Bleibt noch das leckere Abendessen. Magere Fleisch-, Geflügel- und Wurstsorten, Käse, Milch und Milchprodukte, Fisch, Eier und Tofu werden mit bis zu 500 Gramm Gemüse pro Portion kombiniert, machen garantiert satt. Da die reine Eiweißmahlzeit am Abend die niedrigste Insulinantwort auslöst, werden damit optimale Voraussetzungen für eine Fettverbrennung im Schlaf geschaffen. Besonders gut funktioniert das Abnehmen im Schlaf, wenn die Abendmahlzeit nach einer 5-stündigen Pause möglichst früh, am besten zwischen 18 und 20 Uhr, stattfindet. Denn je früher gegessen wird, umso mehr Zeit steht für die nächtliche Fettverbrennung zur Verfügung. Bis es dann am nächsten Morgen mit einem großen Kohlenhydratfrühstück aufs Neue weitergeht.